1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Und wir starten jetzt in eine neue Talkwoche, wie immer mit einer offenen Themennacht, einer freien Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und bitte eure Telefonnummer immer in die Mail mit reinschreiben. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Matthias. Hallo Matthias, 23? Ja, 23 bin ich noch. Sehr gut. Was heißt noch? Ja. Morgen nicht mehr? Bis Oktober noch. Ah ja. Okay. Über was reden wir, Matthias? Ja, wir reden über eine doch etwas seltene Hautkrankheit. Da hatte letztens schon mal jemand angerufen, jemand etwas Älteres. Und zwar Acne inversa habe ich nur in der Achselhöhle, Handflächen groß. Mhm. Ich habe das seit Dezember letzten Jahres. Mhm. Ich habe mir einfach die Achselhaare wegrasiert und dann kam das, hat sich das so gebildet und über Wochen und bin dann zum Arzt gegangen. Da musste das dann aufschneiden, ohne Betäubung, ohne Narkose, bei vollem Bewusstsein. Wow, wie groß waren denn die Stellen, die aufgeschnitten wurden? Also es war eine Stelle unter der Achselhöhle, so ein Durchmesser, 5 Zentimeter ungefähr. Mhm. Und das hat er ohne Betäubung aufgeschnitten? Ja, ging nicht anders, das war schon Not am Mann. Also ich hätte früher gehen sollen, ich dachte, das geht wieder weg, ich hatte sowas noch nie gehabt. Wie Not am Mann, man kann doch schnell eine Betäubung setzen. Ja, er hat da wohl ein bisschen Eisspray drauf getan, aber das war für mich keine Betäubung, weil ich habe das total gemerkt. Der war 3 Zentimeter tief oder 4 Zentimeter tief. Ich habe das hinterher nachgelesen im Arztbericht. Und Acne inversa. Ja. Eine üble Erkrankung. Die hast du im Moment auch ausschließlich unter den Armen? Oder ich hatte es in meiner Leiste gehabt, da bin ich nicht zum Arzt gegangen, es ist von selber wieder weggegangen. Ja. Da war ich auch ganz froh drum. Also jetzt habe ich es noch nur unter einer Achselhöhle. Mhm. Und die Schmerzen, die werden immer schlimmer. Also jetzt auch wieder im Moment, das seit Anfang des Jahres und 10-mal aufgeschnitten worden ungefähr. Ja. Bei vollem Bewusstsein, einmal unter Vollnarkose, auch dann war es zugenäht. Mhm. Dann kam es durch die Naht durch, nun ist die Naht aufgeplatzt. Und Was kommt da raus? Blut, Eiter oder was ist das? Ja, erst kam Eiter und jetzt akut, aktuell kommt da nur noch Blut raus, also mit ein bisschen Eiter. Mhm. Was sagt der Arzt? Ja, der sagt nicht viel. Der sagt, dass man da nicht viel machen kann. Immer wieder dahin gehen, aufschneiden lassen. Offensichtlich. Das hat mir die Zuschauerin, die Zuhörerin neulich auch erzählt und vor einiger Zeit auch schon mal jemand. Tappt die Medizin da so ein bisschen im Dunkeln? Stimmt das? Ja, ich glaube schon. Also es gibt keine Medikamente, die du einnehmen kannst? Ja, ich habe Novalgin bekommen. Das ist so. Ja, und das ist Schmerzmittel. Das ist so ein Schmerzmittel, das schlägt gar nicht an, also hilft nicht. Nein, zur Therapie meine ich, gibt es keine Medikamente, die therapieren? Nicht, dass ich wüsste, also hat mir bis jetzt auch noch niemand gesagt. Also, hast du dich denn im Netz mal richtig schlau gemacht? Es gibt doch wahrscheinlich viele Menschen, die das haben. Ja, ich bin in so einem Forum bin ich da aktiv, habe mich jetzt noch in ein paar anderen Foren da angemeldet und taste mich da so langsam ran, weil, wird ja viel erzählt, manchmal wird auch gerne übertrieben, aber... Ja. Aber manchmal kann man in diesen Foren natürlich schon irgendwie auf irgendwelche Spuren kommen. Vielleicht irgendein Naturheilkundeverfahren, etwas Homöopathisches oder ich weiß nicht was, aber was vielleicht dem einen oder anderen geholfen hat. Und man kann es ja selbst dann auch mal ausprobieren. Ich denke schon, dass da, also ich habe da einiges gelesen, dass man verschiedene Stellen sehr gut therapieren kann. Nur diese Achselhöhle, die ist ständig in Bewegung. Ja, ich bin froh, dass ich nur da habe. Andere Stelle wäre viel leichter zu therapieren, aber... Hast du denn Angst, dass es irgendwie woanders auch noch ausbrechen könnte? An der Leiste, sagst du, hattest du es schon einmal? Ja, also ich denke schon. Also ich bin noch relativ jung. Also ich denke mal, dass ich da... dieses Chronische geht ja nicht mehr weg. Also es wird auch nicht mehr besser. Also kannst du noch schlimmer werden. Das kam voriges Jahr im Dezember einfach so von heute auf morgen. Ja. Niemand weiß, warum. Schlechte Ernährung, Schock, Stress, man weiß es nicht. Na gut, und Stressfaktor war definitiv hoch, also aufgrund der ganzen Jobsituation bei mir. Das könnte eigentlich so das Hauptausschlaggebende gewesen sein, Ernährung. Gut, ich bin jetzt nicht jemand, der da so extrem drauf achtet, so. Also gute, ausgewogene Ernährung finde ich jetzt auch. Also es könnte schon, also ich lese auch, 80% der Betroffenen rauchen und das war bei mir natürlich auch, trifft bei mir zu. Hast du aufgehört? Ich habe nicht aufgehört, noch nicht, aber ich... Ja, vielleicht ein guter Grund. Ja, ich überlege noch, also das ist irgendwie so ein doofer Teufelskreis, dass man hat man Schmerzen, dann durch die Schmerzen wieder Stress, durch den Stress raucht man wieder mehr. Hast du eine Freundin? Ich habe noch eine Freundin, ja. Wie geht die damit um? Ja, also da ich ziemlich genervt bin tagsüber und schwierig da alles so in Einklang zu finden. Also ich bin froh, dass ich sie habe. Sie ist auch ein ziemlich lieber Mensch und steht auch zu mir. Nun sieht das ja unterm Arm nicht so schön aus bei dir. Richtig. Schämst du dich, wenn du mit ihr in intimeren Situationen bist, dass sie das sieht? Oder? Also das ist soweit eigentlich kein Problem. Also ich habe eher Probleme im Alltäglichen, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin. Also ich meine, ich muss es auch ausduschen. Das ist wie gesagt eine offene Wunde, die ist tief und ich muss laut Arzt auch mit einem möglichst dicken Strahl da reinhalten, also ausspülen. Und das ist weitaus richtig schlimm. Also naja. Gut, aber das machst dann, du, wenn du alleine bist in der Dusche. Genau. Ja. Und dann tagsüber trotzdem riecht's unangenehm. So. Ich kann Deo benutzen, so. Also auch so drumherum. Also verstehe. Ja. Nehme ziemlich viel Parfüm und das sind eher so die Faktoren, man selber gewöhnt sich daran, aber man. Hast du mittlerweile einen Job? Ich habe keinen Job zurzeit. Ich habe auch keine abgeschlossene Ausbildung und das ist ziemlich blöd, weil ich darf den Arm nicht belasten und ich war vorher im IT-Bereich tätig und jetzt überlege ich so einen Bürojob oder so. Ich habe es wird schon irgendwas geben, wo du den Arm nicht so belastest. Aber das ist halt seelisch im Moment auch so, auch noch belastend für dich, dass das nicht richtig läuft. Der Bereich. Keine Perspektive. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du bei mir angerufen. Hattest du eine Hoffnung damit verbunden oder ein Interesse, ein besonderes Interesse? Ich wollte. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß ja nicht, inwiefern man mir da noch so Tipps oder weiterhelfen kann, ob man irgendwie ich weiß nicht, ob du einen Aufruf schon so gestartet hast. Ja, haben wir. Dann werden meine Leute mal gucken, was beim letzten Mal da rumgekommen ist, welche Tipps wir da bekommen haben auf die Anruferin neulich. Ja. Und wenn da interessante Sachen bei sind, reichen wir das gerne an dich auch weiter. Machen wir natürlich gerne. Ja, weil ich fände jetzt auch ziemlich dreist hier rüber, jetzt so einen Jobaufruf oder nee, so. Nee, das können wir nicht machen, Matthias. Das können wir nicht machen. Ich kann dir nur Sachen, in Sachen Krankheit kann ich dir ein Angebot machen. Ja. Job leider nicht, sonst. Das ist völlig klar. Also, deswegen, also. Matthias, hoffen wir mal, dass vielleicht was Interessantes für dich kommt, irgendein Anstoß. Und ja, das wäre toll. Wir dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Ja. Mich würde es sehr freuen. Würde die Lebensqualität steigern, definitiv. Das glaube ich, Gucken wir mal und wir würden uns bei dir melden. Alles klar, okay. Alles Gute. Dank. Von Herzen. Tschüss, Matthias. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Hier ist Jürgen und Jürgen ist 68. Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Jürgen. Was ist dein Thema? Vor der Sommerpause eine ältere Dame, die nicht wusste, wie sie damit umgehen konnte, wie sie ihren Söhnen oder ihrem Sohn beibringen sollte, dass ihr Ende nahe ist, dass sie schwer krank ist. Ja. Ich selbst bin in der gleichen Situation jetzt im Moment. Das heißt, du bist schwer krank? Ich bin schwer krank, Lungenkrebs im Endstadium, Metastasen und so weiter, wobei ich jetzt mich nicht als die Hauptperson sehe. Nur ich habe also fast in genauen Abständen von 5 Jahren erlebt, meine Mutter, von einem Tag zum anderen, da ging es innerhalb von 6 Wochen, Krebs. Dann war 99, mein alter Herr, der hatte schon 2-3 Jahre Krebs, hat aber seinem Hausarzt, mit dem ich sogar sehr gut befreundet war, verboten, es uns zu sagen. Aha. Ja. Wir konnten also mit der Trauer, ich wurde dann angerufen von einer Nachbarin, die zu mir sagte, gucken Sie mal, bei Ihrem Vater brennt immer noch Licht und so weiter und so fort auf dem Sonntag früh. Ja. Ich hatte einen Schlüssel logischerweise dafür. So, dann bin ich zu meinem alten Herrn gefahren und habe also festgestellt, also, dass er mitten im Flur lag, friedlich. Und habe dann war. Mit unserem Hausarzt darüber gesprochen und mein Hausarzt hat mir dann gesagt, ja Jung, ich durfte es dir nicht sagen, dein Vater hat schon weit über ein Jahr Nierenkrebs gehabt. Als du ihn gefunden hast, war er da bereits verstorben? Da war er bereits tot. Wie findest du das, dass dein Vater das verboten hat, dem Arzt? In einer Hinsicht kann ich ihn verstehen, er wollte nicht bemitleidet werden. Mhm. In einer anderen Hinsicht, ich sage mal, nicht nur Trauer darüber, dass ich mit ihm über nichts mehr sprechen konnte, dass seine Enkel, seine Urenkel, die damals also schon da waren, ihn nicht mehr sehen konnten. Es war also Anfang Dezember, als er verstarb. Was überwiegt? Überwiegt eher so, na sag ich mal, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, ein bisschen der Zorn auf den Vater? Eine gewisse Wut. Ja, verstehe. Eine gewisse Wut. Denn mein Vater und ich, wir hatten also ein sehr gutes Verhältnis. Das auch noch. Und auch noch. Gerade ich bin also damals von Berlin, man hört's mir eventuell noch ein wenig an. Ein bisschen, ja. Bin damals von Berlin weggezogen. Jetzt in die Schaumburger Gegend. Ja, jetzt bist du in einer ähnlichen Situation. Du bist schwerst krebserkrankt, sagst du. Ich bin in einer ähnlichen Situation. Kam also zwischendurch. Darf ich kurz fragen, wie ist deine Familiensituation? Meine Familiensituation wie viele Kinder? Ist die, dass ich seit 5 Jahren Witwer bin und habe meine Frau, der man höchstens ein halbes Jahr gegeben hat, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, Leber und so weiter und so fort, und habe mitsamt meiner Tochter, die also nicht allzu weit ab von mir wohnt, meine Frau etwas über ein Vierteljahr begleiten dürfen. Okay, wie viele Kinder hast du? Ich habe 3 Kinder. 3 Kinder. Wissen jetzt deine 3 Kinder, dass du so schwer krank bist? Nein, das weiß keiner. Wissen die überhaupt nichts? Sie wissen, dass ich nicht gesund bin. Aber wie schwer krank ich bin, habe ich ihnen einfach noch nicht gesagt. Und ich weiß selber. Jürgen, jetzt lass mich fragen. Ja? Jetzt hast du mir gerade von deinem Vater erzählt. Ja. Und ich habe schon auch die Enttäuschung oder auch, wie du auch selbst gesagt hast, ein bisschen den Zorn daraus gehört. Warum machst du es jetzt genauso? Ja, ich verstehe mich selber nicht, aber ich kann in einer Hinsicht, kann ich meinen Vater verstehen. Du darfst mir glauben, als ich meine Frau mehr oder minder auf diesem Weg begleitet habe. Mhm. Ich habe mich manches lieber mal ins Auto gesetzt, damit ich irgendwo in irgendeine Ecke fahren konnte und konnte mich ausheulen. Mhm. Das glaube ich, das gehört dazu dann. Ja, aber jetzt verstehe ich es, in einer Hinsicht verstehe ich es, dass mein Vater gesagt hat, nein, das will ich nicht. Ja. Denn mein Vater war auch das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass er euch alle dann vor vollendete Tatsachen gestellt hat und ihr nicht mehr richtig Abschied habt nehmen können und sprechen können. Richtig. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Kindern? meine Tochter habe ich, bevor ich wusste, dass ich krank war, nachdem meine Frau starb, fast jeden Tag, wenn sie also Frühdienst hat, telefonieren tun wir mit 100%iger Sicherheit. Also gutes Verhältnis mit der Tochter. Ja, mit der Tochter. Meine Jungs sind natürlich jetzt nicht hier. Der eine ist noch in Berlin, der andere ist an der holländischen Grenze, einfach beruflich bedingt. Ja, aber so von der Stimmung her zwischen euch auch alles in Ordnung? Es wird telefoniert, es werden dumme Witze erzählt und so weiter. Also kein Streit oder es liegt nichts in der Luft. Nein, es liegt absolut nichts in der Luft. Sag mal, Jürgen, ich stelle es mir auch für dich ungeheuer belastend vor. Mit wem sprichst du denn über das alles, was dich bewegt und deine Ängste? Ich habe keine Angst mehr. Domian, ich habe keine Angst mehr. Ich habe mein Leben im positiven Sinne. Mhm. Ich habe als 19-jähriger Bengel geheiratet, habe mir meinen Sport, ich habe unter anderem Motorsport gemacht. Mhm. Ich habe damals meinen Privatpilotenschein gemacht. Das heißt, du hast richtig gut gelebt. Ich habe mein Leben genossen. Ich habe mein Leben auf der ich sage es jetzt mal, auf der Überholspur verbracht, im positiven Sinne. Ich finde, muss ich dir jetzt sagen, wenn du als 68-jähriger Mann Endstadium Lungenkrebs sagst und mit einer Empathie mir das sagst, ich habe keine Angst. Nein, ich habe keine Angst. Finde ich das sehr bemerkenswert. Und das beeindruckt mich sehr, muss ich dir sagen. Und mit dieser Haltung machst du es deinen Kindern ja auch noch einfacher. Als wenn sie einen Vater erleben würden, der völlig verzweifelt ist, am Leben klammert und traurig ist und weint. Aber das bist du ja gar nicht. Nee, nee. Das ist doch, wenn du den Kindern das so vermittelst, wenn ich dein Sohn wäre, wäre ich hoch und dankbar, wenn mein Vater mir das so sagen würde in der finalen Phase seiner Erkrankung. Das wäre für mich ein Trost. Ja. Es würde für mich auch einfacher fallen, Abschied zu nehmen, wenn ich genau wüsste, so ist seine Position. Natürlich ist man traurig, gar keine Frage. Ja, bloß ich habe jetzt Angst, die Kinder sollen es wissen. Die Kinder sollen es wissen. Aber die Entscheidung hast du doch schon gefällt. Ja, ja. Ja. Im Moment, ich sag mal im Moment, man hört es mir eventuell auch an, bin ich ziemlich geladen. Mhm. Ich meinte jetzt geladen insofern, dass ich Energie habe, dass ich noch was unternehme und so weiter und so fort. Da ich nicht mehr fliegen darf, ist wahrscheinlich eine logische Angelegenheit. Ja. Dass ich mein Motorrad verkauft habe, ist auch eine logische Angelegenheit. Man sollte also in einem solchen Zustand nicht mehr Motorrad fahren. Natürlich. Aber wenn du sagst, du hast es schon entschieden, dann ist das Problem doch gelöst. Ja, ich weiß bloß nicht, wann sagst du das den Kindern? Jürgen, ich glaube, wenn man eine so schwere Erkrankung hat, wie du sie hast, darf man nicht mehr in der Kategorie morgen denken, sondern nur noch in der Kategorie jetzt. So bald als möglich. Also doch. Naja, Weihnachten sind wir auf jeden Fall alle zusammen. Das ist zu spät. Naja, ich hoffe, dass ich... Der Zeitpunkt ist noch nicht so genau raus. Nein, ich meine, zu spät ist Ihnen zu sagen. Ich finde, du solltest die Chance nutzen, es Ihnen so schnell wie möglich zu sagen. Ja, aber dann will ich es alle drei zusammen haben. Wenn, dann möchte ich sie alle drei zusammen haben. Und das lässt sich schwer arrangieren im Moment. Das lässt sich sehr schwer arrangieren. Das lässt sich erst wieder Weihnachten arrangieren. Ja gut, dann geht es eben nicht mit allen dreien zusammen. Da musst du mit der Tochter persönlich mit den Söhnen am Telefon. Sollte ich es doch am Telefon machen? Finde ich schon. Ich versetze mich immer in die Situation des Sohnes oder der Tochter. So wie du es ja auch erlebt hast. Ja. Und du sagst, ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander. Ja, und zum guten Verhältnis gehört, dass man sich das Schlimme mitteilt und auch das Schöne mitteilt. Und das ist eine Frage des Vertrauens und der Offenheit, dass man das tut. Und ich sage dir nochmal, dass deine Haltung zu den Dingen, bin ich sicher, wird deinen Kindern helfen, damit umzugehen. Wenn sie nicht auch schon eine Ahnung haben. Meinst du nicht, sie haben schon eine Ahnung, dass es was Ernstes ist? Möglich ist es, meine Tochter ist Krankenschwester. Ah ja, dann wird die dich schon genau beobachtet haben. Ja, meine Tochter ist Krankenschwester. Meine Frau war es nebenbei gesagt auch. Vielleicht fällt ihr ein Stein vom Herzen, wenn du es endlich sagst. Wenn ich sage? Ja. Vielleicht. Vielleicht ist es für sie auch eine ganz bedrückende Situation, weil sie das respektiert, dass du es von dir aus nicht sagst und sie sich das nicht traut zu sagen. Mach du den ersten Schritt. Mach es. Ja, siehst du, das ist das, was also auch diese Frau, die damals, ich hatte die Sendung also auch gehört, beziehungsweise gesehen, wo diese Frau auch nicht mit klarkam. Mhm. Mhm. Und du bist also der Ansicht, offen, alles offenlegen und dann sehen, also, wie die anderen reagieren. Im Prinzip immer und in deiner Situation ganz besonders, ja. Ja. Also wie gesagt, ich bin da nicht die Hauptperson. Ich habe mich damit abgefunden. Mhm. Sagen wir mal so, ich habe mein Leben gelebt. Ich glaube, mein Leben gelebt zu haben. Gut, ich würde gerne auch noch ein bisschen länger so leben. Mhm. Aber es geht eben einfach nicht mehr. Mhm. Ich finde es ganz erstaunlich, muss ich dir sagen. Ich finde es erstaunlich und bewundernswert, dass du so eine Haltung hast. Ja, Domian, was... Insofern bin ich positiv gesehen Fatalist. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Es ist nicht mehr zu ändern. Ich habe also vor 3 Jahren aufgehört zu rauchen. Mhm. Tja, normalerweise sagt man, der aufhört zu rauchen, hat die größeren Chancen. Da war aber höchstwahrscheinlich schon alles da. Mhm. Mhm. Ich habe also von einem Tag zum anderen gesagt, was soll ich, das schmeckt nicht. Hab aufgehört zu rauchen, aber wahrscheinlich war schon alles da. Und gemerkt habe ich erst mehr oder minder Mitte vorigen Jahres, als ich aus dem Urlaub kam. Du sagst, du hast keine Angst vor dem Tod? Nein. Wie denkst du dir den Tod? Was ist Tod für dich? Ist es vorbei? Endgültig? Für mich ist im, sagen wir mal, im Herzen mein Vater noch da, meine Mutter noch da, meine Frau noch da. Ich ja. denke an sie. Ja. Rein körperlich ist es vorbei. Glaubst du? Rein körperlich sehe ich, ich will auch verbrannt werden. Ja. Ich möchte in die Urne. Glaubst rein du an körperlich ist es vorbei. Glaubst du an ein Weiterleben einer Seele oder wie immer man das nennen soll? Es tut, Domian, gut, dann muss ich nochmal zurückgreifen. Meine Frau ist am 7. September 2005 verstorben. Mhm. Und eine gute Freundin, beziehungsweise die Frau eines guten Freundes, hat am 8. September eine kleine Tochter zur Welt gebracht. Mhm. Die meine, wir auch, das war auch eine gute, die, es war auch eine gute Freundin meiner Frau. Ja. Irgendwo sehe ich da, eine Seele ist gegangen, eine andere ist gekommen. Verstehe. Ja? Und ich lebe höchstwahrscheinlich in meinen, ja, mit Sicherheit erstmal in meinen Enkeln. Und es sind also auch schon zwei Urenkel da. Mhm. Mein einer Sohn hat es mir nachgemacht, der hat also auch sehr früh angefangen. Dadurch sind also schon zwei Urenkel da. Also Jürgen, du bist für mich ein toller Typ. Das sage ich dir jetzt einfach mal so. Und ich guck so ein bisschen auf unsere Uhr. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Die Zeit läuft weg. Es möchten auch noch andere Umständen von dir. Ja, ich habe mir jetzt wirklich die Zeit genommen und auch sehr ehrlich die Zeit genommen und dir ganz ehrlich meine Meinung gesagt, was ich an deiner Stelle tun würde und was ich gut fände, wenn ich dein Sohn wäre. Ja, siehst du, du kannst... Das musst du. Ich sehe also die Sendung eigentlich seitdem es sie gibt. Ja. Oder seitdem es sie im Fernsehen gibt. Ja. Und ich habe festgestellt, du kannst dich sehr gut in andere Leute hier hineinversetzen, Domian. Vielen Dank. Ja, es ist so. Mhm. Ob das also jetzt in privaten Dingen oder in solchen Dingen wie das ist. Und einen solchen Menschen, und ich weiß nicht, wie alt du bist, du bist ja nun auch kein junger Dachs mehr. Nee, bin ich nicht mehr. Der eine gewisse Lebenserfahrung hat, der eigentlich unbeteiligt ist. Du bist kein Freund von mir, mit der also ständig mit mir zusammen ist. Du bist kein Bruder oder Verwandter von mir, sondern du bist ein Mensch, der sich einfach anhört, was hat derjenige zu sagen. Deshalb nimm einfach mal so meine Stellungnahme hin und du musst es für dich entscheiden, wie du damit umgehst. So, jetzt und das lasse ich mir, was du mir jetzt gesagt hast, lasse ich mir noch durch den Kopf gehen und muss dann also spätestens, sage ich mal, irgendwo, wenn ich merke, es geht mir dreckig wieder. Ja. Im Moment bin ich stabil. Ich war zwischendurch im Krankenhaus. Dann musst du, und allem drum und dran. Kennst du von anderen. Dann musst du was entscheiden, Jürgen. Wenn ich merke, es fängt mir wieder an, dreckig zu gehen, dann muss ich die Entscheidung treffen. Lieber Jürgen, jetzt muss ich Schluss machen. Domian, ich danke dir dafür, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne und wünsche dir einfach alles Gute, dass es so läuft, wie du es dir wünschst. Das wünsche ich dir von Herzen, Jürgen. Ja. Domian, wie gesagt, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Gerne. Und ich danke dir auch dafür, dass du mir deine Meinung dargelegt hast. Gerne. Alles Liebe, Jürgen, und auf Wiederhören. Und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Sollte ich mich ein bisschen seltsam anhören, ich habe eine Halsentzündung und daher ist die Stimme nicht genau so, wie sie sein sollte. Ich bitte das zu entschuldigen. Übrigens, da fällt mir gerade eine kleine Geschichte ein, als ich vor vielen, vielen Jahren, das war so, glaube ich, das erste Jahr, als ich eine Radiosendung moderiert habe. Und da hatte ich eine Pop-Sendung, Musik-Pop-Sendung im Deutschlandfunk. Und da war ich in der ähnlichen Situation wie heute und hatte etwas Schnupfen und Halsschmerzen und sagte dann zu den Zuhörern, so wie ich es gerade zu euch auch gesagt habe, entschuldigt, die Stimme ist nicht so ganz gut, ich bin etwas angeschlagen, etwas krank. Was meint ihr, was ich danach einen auf den Deckel bekommen habe von meinem damaligen Chef? Das waren andere Zeiten. Der hat zu mir gesagt, das gehört nicht ins Radio. Da spricht man nicht über Krankheiten, sondern da zieht man das ganz stringent durch und thematisiert es überhaupt nicht. Gut, dass sich die Zeiten verändert haben. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Jens. Und Jens ist 24. Guten Morgen, Jens. Ja, hallo Domi. Hallo Jens. Um was geht's bei dir? Ja, erstmal wollte ich dir sagen, ich finde deine Sendung sehr toll. Dankeschön. Und ich hoffe mal, du machst noch lange weiter. Ja, das hoffe ich auch. Ja, jetzt kommen wir mal zu meinem Problem. Ja. Ja, und zwar geht es um Homosexualität. Mhm. Ja, also das ist ja an sich kein Problem, ist ja weitestgehend auch akzeptiert. Nur da gibt es ein persönliches Problem für mich und das ist meine Familie. Bist du denn, bist du schwul? Ja. Ja. Und deine Familie, was sagt die? Also meine Familie weiß davon nichts. Es ist auch besser, dass sie nichts davon weiß, denn meine Familie ist sehr konservativ, also streng katholisch. Ja. Also ich habe die Befürchtung, dass wenn sie das herausbekommen würden, dann wäre es vorbei mit dem Kontakt, dann würden sie den Kontakt zu mir radikal abbrechen. Davor habe ich sehr große Angst. Lebst du denn schon dein schwules Leben oder unterdrückst du es noch? Also ich habe jetzt keinen festen Partner, aber ich habe so meine One-Night-Stands. Ja, also sexuelle Erfahrungen schon gesammelt? Ja. Mit Männern und auch schon mal verliebt gewesen in einen Mann? Ja, natürlich, aber das hat nicht geklappt. Ja. Seit wann weißt du es für dich, dass du schwul bist? Wie bitte? Ich sag, seit wann weißt du es von dir, dass du schwul bist? Ja, also ich weiß das schon seit 6 Jahren. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal so, also ich war vorher hetero, zumindest habe ich das geglaubt. Ja. Und dann haben mich auf einmal die Männer interessiert. Ja. Also im Moment faszinieren mich Männer immer noch. Für Frauen empfinde ich eigentlich sexuell gar nichts mehr. Ja, das ist bei Schwulen in der Regel so. Ja. Ja. Mhm. Bist du einziges Kind? Ja, ich bin Einzelkind. Ja. Eltern streng katholisch. Ja, genau. Also sie leben die Feste, die religiöse Feste sehr streng aus. Ja. Also es wird extrem hart gefastet bei uns. Ja. Das ist, also ich bin jetzt persönlich ungläubig, aber für mich war die Zeit auch jetzt persönlich hart. Und ich wohne auch nicht mehr mit meinen Eltern zusammen. Ah ja, wohnst du weiter weg? Sagen wir mal so mittlere Entfernung, sagen wir mal 50 Kilometer. Ja. Was macht der Vater vom Beruf? Also mein Vater ist Anwalt. Anwalt. Mhm. Mhm. Das heißt, irgendwann hat man doch zu Hause schon mal bestimmt über das Thema Homosexualität gesprochen. Ja, aber abwertend. Das war jetzt auch nicht, weil ich mich geoutet habe. Nee, aber ich meine, was sagen Sie? Ich meine, wir haben einen Außenminister, der ist homosexuell, wir haben einen regierenden Bürgermeister in Berlin, es gibt zahlreiche Prominente, die ganz normal schwul leben. Wie stehen deine Eltern denn zu diesen auch Repräsentanten unserer Gesellschaft? Also das finden die überhaupt nicht okay. Sie meinen auch, sie sind auch ganz klar für Sex nach der Ehe. Ach so. Sie akzeptieren nichts anderes als die Heterosexualität. Ja. Oh, dann hast du das aber mit harten Knochen da zu tun, wenn das so eindeutig ist. Du bist, hast du gerade gesagt, nicht mehr oder nicht gläubig? Nein. Nein. Wie ist denn dein Kontakt zurzeit mit den Eltern? Der Kontakt ist sehr gut. Ich besuche sie eigentlich regelmäßig, aber sie wissen halt schon mein Geheimnis nicht. Fragen die dich denn nicht mittlerweile mal, wie ist es mit Freunden? Ja, sie haben mich schon oft gefragt. Ich habe sie immer darauf vertröstet. Es hieß dann immer... Ja, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, sagst du dann. Ja, genau. Also ich habe die richtige noch nicht gefunden. Ja, genau. Ich habe die richtige noch nicht gefunden. Also so ist das bei Schwulen halt üblich ist. Hm. Ist ja eine blöde Situation, ne? So versteckt zu leben. Ja. Tut dir auch nicht gut. Ich weiß. Kommt man sich ziemlich klein vor irgendwo. Auch ein bisschen, auch ein bisschen feige, oder? Ja, das ist schon feige, ja. Deswegen habe ich auch bei dir angerufen. Wird dir klar sein, was ich dir jetzt sage. Ja, du wirst mir wahrscheinlich sagen, dass ich mich dazu offen bekennen soll. Mit Pauken und Trompeten. Mhm. Schon mal gut finde ich, dass du nicht mehr zu Hause wohnst. Das entspannt das Ganze schon mal erheblich. Wie ist die finanzielle Abhängigkeit? Bist du von den Eltern finanziell abhängig? Also ich bin Student und meine Eltern füttern mich sozusagen durch. Ich habe auch keinen Nebenjob oder so, wo ich mein Einkommen verbessern kann. Könnte sich vielleicht ändern dann. Ja. Ne? Damit musst du auch rechnen. Ich weiß nicht, wie krass dein Vater drauf ist, dass er dir den Geldhahn zudreht. Das ist schon gut möglich. Das könnte es auch sein, dann dass muss, ich auf der Straße stehe. Dann musst du für diesen Worst Case eine Planung machen, dass du Jobs suchst und arbeitest. Genau. Du studierst, hast du? Ja. Was studierst du? Das wäre jetzt ein bisschen zu persönlich. Der extrem selten. Okay. Und muss das würde man dann herausfinden. Ja, ja, muss auch nicht sein. Ja, Jens, also jeder Tag, den du es eher machst, ist ein für dich gewonnener Tag, finde ich. Ja, aber die Angst bei mir überwiegt, dass mich meine Eltern so, dass sie mir die eiskalte Schulter zeigen. Mit der Angst musst du leben. Mhm. Mit der Angst musst du leben und du musst vielleicht auch damit leben, dass sie das tun. Ich kann es ja nicht einschätzen. Es gibt alle möglichen Verhaltensfacetten. Es gibt solche Eltern, wie du sie beschreibst, die dann nach einer gewissen Zeit doch zu ihrem Sohn oder zu ihrer Tochter stehen, weil die Liebe zu dem Kind stärker ist als eine moralische Norm. Ja. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Eltern verstoßen, Kinder verstoßen. Das gibt's auch. Ja. Zu wem hast du denn einen näheren Draht? Zu der Mutter oder zum Vater? Also zu meiner Mutter. Sie ist jetzt auch ein bisschen gemäßigter, weil mein Vater zwingt dir das eher so auf. Okay, dann red doch erstmal mit ihr. Mach doch mal einen Anfang. Okay. Das ist doch schon mal ganz ein bisschen einfacher. Nimm sie zur Seite oder besuch sie, wenn sie alleine ist, und sprich mit ihr. Ja. Dann hast du schon den ersten großen Schritt gemacht und dann guckt man weiter. Mhm. Ich meine, das ist doch Wahnsinn, dass in unserer heutigen Zeit, wo es wirklich so gang und gäbe ist, dass man noch, dass ein junger Kerl wie du da noch Angst vor haben musst. Ist doch schlimm. Mhm. Ja. Also früher war das natürlich was ganz anderes. Früher war das ja ein wahnsinniges Tabu und die Welt ging unter, wenn ein Mädel lesbisch war, dann ein Junge schwul. Aber heute, mein Gott. Genau. Also jetzt, sprich mit der Mutter. Okay. Ja? Viel Erfolg, wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:30 Uhr. Und um 1:30 Uhr möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir das schöne Thema Geschichten rund um den Po. Und ich möchte gerne mit euch reden über, naja, natürlich über Krankheiten rund um den Po. Ich möchte reden mit euch über Erotik und Sex rund um den Po und auch über Sexunfälle, die mit dem Po zu tun haben. Ich glaube, dass die Leute, die in den chirurgischen Ambulanzen arbeiten, da ein Lied von singen können, was da alles so des Nachts eingeliefert wird und was Menschen da so alles machen. Also, Geschichten rund um den Po, das ist unser Thema übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr da mitmachen wollt und euch beteiligen möchtet, dann mailt uns domian@wdr.de oder ruft dann halt übermorgen an. Aber jetzt schon mal an dieser Stelle heute der Hinweis, Geschichten rund um den Po. Hier ist Michael und Michael ist 22. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Hallo Michael. Michael. Hallo. Um was geht's bei dir? Also ich hatte vor 3 Jahren enorme Halsschmerzen und das hat dann mit meinem Mann zu tun. Und der Arzt hat mir geraten, eine OP zu machen. Das sollte eine einfache Behandlung werden und das ist draus geworden. Das ist draus geworden, das, was ich gerade höre? Genau. Das heißt, du bist ein junger Mann von 26 Jahren und hast eine sehr hohe Stimme. Ja, genau, richtig. Da ist also ein OP-Fehler gemacht worden. Ja, leider. Was genau ist da falsch geschnitten oder genäht oder was hat man da falsch gemacht? Ja, das hat mir der Arzt erklärt, aber ich kenne mich mit diesen medizinischen Fachbegriffen auch nicht so aus. Ja. Aber was ich eben verstanden habe, ist, dass die mit der Schere irgendwie in meine Stimmbänder gekommen sind. Ja. Und die dann beschädigt haben. Das ist ja krass. Ja. Also es ist auch sehr schwer für mich, weil, Entschuldigung. Also, ja. Man kann das nicht nochmal operieren? Also, die haben gesagt, es wäre sehr riskant. Aber es gäbe eventuell eine Chance? Ja, eventuell, aber die Chancen stehen sehr, sehr schlecht und das ist auch sehr riskant. Wie reagiert deine Umwelt auf dich? Also ich habe meinen Job verloren dadurch. Was hast du? Ich war Bankkaufmann und wurde dann angeblich aus betrieblichen Gründen gekündigt. Also du hattest da mit Publikum auch zu tun? Ja, genau. Und Publikum ist auch ein gutes Stichwort, weil ich war auch Sänger nebenbei in einer Band. Und das geht jetzt natürlich auch nicht mehr so. Beschreib dich doch mal, wie müssen wir uns dich vorstellen? So vom, wie groß bist du? Ich bin 1,87. 1,87? Genau. Also eine richtige Kante. Genau. Und so vom Körperbau eher muskulös oder dick oder dünn? Ja, schlank. Schlank, Genau. Also wahrscheinlich starren dich alle Leute mal an, wenn du den Mund aufmachst. Ja, genau, das ist es ja. Ja. Auch wenn ich im Laden bin und Alkohol kaufen will, dann wollen die immer meinen Ausweis sehen. Trinkst du denn viel Alkohol? Wenn ich was sage. Trinkst du denn viel Alkohol? Ach, manchmal, gelegentlich. Bist du arbeitslos im Moment immer noch? Ja, also seit 3 Jahren jetzt schon. Hattest du damals eine Freundin, als das passierte? Ja, ich hatte deine feste Freundin und die hat dann auch Schluss gemacht. Ja. Weil, sie hat gesagt, dass sie so nicht weitermachen kann. Das ist ja verrückt. Da ändert sich der Mensch überhaupt nicht. Der Mensch ist genauso wie vorher, nur die Stimme ist, ja, ist ein paar Takte höher. Ja, genau. Und schon ist die ganze Welt anders danach. Ja gut, aber das kann man auch verstehen, weil bei uns ist es nachher auch im Bett nicht mehr gelaufen. Ja. Weil, Tatsache ist, was den Sex betrifft, ist es ja nicht nur das Körperliche, sondern auch die lieben Worte. Und dann eben nicht so optimal. Was ist so mit Freundeskreis, den du damals hattest? Hat der sich auch von dir abgewandt? Also die festen Freunde sind geblieben. Ja, ja, immerhin. Aber, genau. Immerhin. Was machst du so den langen lieben Tag? Naja, ich schlafe erst mal aus, weil ich jetzt die Gelegenheit dazu habe. Und ich gehe auch in eine Selbsthilfegruppe. Wir sind dort zu viert. Ach so, es gibt dafür Selbsthilfegruppen, für sowas? Ja, genau. Also in Stuttgart gibt es eine. Was sind das für Menschen? Sind das auch alles OP-Fehler? Sprechen die auch alle hoch oder was sind das für Leute? Einer spricht ganz tief. Oh. Und ich und zwei andere sprechen eben so hoch. Ach, das ist ja verrückt. Und warum sprechen die nicht der Norm entsprechend? Warum? Eben auch wegen OP-Fehlern. Alles OP-Fehler? Genau. Okay, dann gehst du in diese Selbsthilfegruppe und, ja, aber gut, da geht man vielleicht ein, zwei Mal in die Woche hin und das war's dann. Und dann? Ja, genau. Und so abends? Ich sitze dann einfach in meinem Zimmer rum, guck fern, surf im Internet. Also eigentlich kein sehr spannendes Leben. Ja. Hast du das Gefühl, dass du so seelisch immer mehr absackst? Eigentlich im Gegenteil. Es ist besser geworden jetzt. Es ist besser geworden? Ja, ich habe auch jetzt erstmal den Mut, überhaupt hier anzurufen bei dir. Weißt du, das wäre vor 2 Jahren undenkbar gewesen. Ja, ja, ja, ja, Kompliment. Ich denke die ganze Zeit, was würde ich dich gerne sehen? Ja. Um mir da noch ein besseres Bild von zu machen, weil so ist das so irreal. Man hört so die Stimme und hat ein ganz anderes Bild, deswegen fragte ich auch gerade, wie du aussiehst. Und, ja, genau. Ja. Also wenn du ein Foto von mir sehen würdest, dann würdest du nicht denken, dass ich das am Telefon bin. Kann man denn, ich meine, das wirst du alles schon versucht haben rauszubekommen, man kann eine Stimme, wenn sie hoch ist, ja so ein bisschen trainieren, dass sie tiefer wird. Ja, ja. Also ich war da auch beim Logopäden, ja, nur das Einzige, was das geholfen hat, ist, dass die Stimme jetzt etwas kräftiger ist. Mhm. Also vorher konnte man mich fast gar nicht hören. Ach so. Mhm. So. Nur tiefer wird sie halt nicht mehr. Es hat dieser Arzt, der dir die Mandel operiert hat, ja, der hat ja nun gravierend in dein Leben eingegriffen. Hast du den angezeigt? Also ich habe das Krankenhaus verklagt. Ja. Aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Das dauert immer ewig, ne? Ja, ja. Aber gut, dass du es gemacht hast. In der Hoffnung, dass du vielleicht zumindest ein gewisses Schmerzensgeld bekommst. Ja, ich hoffe das. Das wird zwar auch nichts helfen an der Stimme, aber zumindest eine kleine Entschädigung. Mhm. Du sagst Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen sind insofern auch immer gut, weil da auch Informationen zusammenfließen und man sich austauscht. Ja, genau. Gibt es da wirklich niemanden, der irgendwie eine Koryphäe in Deutschland oder in Amerika oder wo auch immer kennt, der sich da vielleicht doch rantrauen würde, ohne dass das Risiko zu groß ist? Ja gut, gibt's mit Sicherheit, aber da spielen eben auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Verstehe. Insofern wäre natürlich eine Abfindung, ein Schmerzensgeld hervorragend. Das könntest du eventuell für eine solche Operation, wenn sie denn möglich wäre, benutzen. Ja, das ist richtig. Ja. Nur das Problem ist auch, ich hatte ziemlich Stress mit dem Arzt natürlich, ja, weil ich habe ihm auch meine Meinung gesagt. Auch vor Gericht habe ich ihm gesagt, dass ich ihm eine Gehirnvergrößerung empfehlen würde. Ja. Und das Gericht hat das auch notiert. Die wissen das jetzt alles und das kommt nicht so gut. Naja, klar. Aber man kann das ja auch verstehen, dass man da, der Mann hat ja dein Leben zerstört in gewisser Weise. Ja, und ich habe auch meine Nerven verloren und da ist mir das einfach rausgerutscht. Wie ist das denn so mit, du bewirbst dich weiter irgendwo als Bankkaufmann oder hast du das ganz aufgegeben? Also ich bewerbe mich schon, weil das Arbeitsamt immer Druck macht, dass ich mich bewerben soll. Denn du kannst ja als Bankkaufmann auch arbeiten, ohne Publikumsverkehr zu haben. Da gibt es ja 1000 Jobs wahrscheinlich im Hintergrund auch. Ja gut, aber mit Buchhaltung und sowas kenne ich mich nicht aus. Ach so. Aber ja. Auf jeden Fall bist du da am Ball und dein Bestreben ist schon, natürlich bist du ja 26, dass du irgendwie wieder einen Job wieder bekommst. Ja, du mir, ich suche auch andere Jobs, also ja. Ich habe alles Mögliche schon ausprobiert. Ja. Nur meistens ist es so, dann bekomme ich eine Einladung zum Vorstellungsgespräch . Und wenn ich da bin, dann auf Wiedersehen. Ne? Ja. Also da muss man auf einen Arbeitgeber treffen, der da tolerant ist und der sagt, okay, das ist mir egal, wie der Typ redet, Hauptsache der arbeitet gut. So wäre ja die richtige Einstellung, ne? Wenn du, ja, eigentlich schon. Ja. Wie ist es mit dem anderen Bereich? Traust du dich allmählich auch wieder mal ein bisschen so an Frauen ran oder bist du sehr zurückgezogen diesbezüglich? Oh, nee, also da bin ich sehr zurückgezogen. Ich gehe zwar ab und zu ins Bordell, aber... Ach, das machst du? Hm. Ja, das schon. Wie reagieren denn die Huren auf dich, wenn du sprichst? Lachen die oder nehmen die das so hin? Ja, also ich sehe schon, dass manche sich ein Lachen verkneifen müssen. Ja. Aber ansprechen tun sie mich nicht drauf. Ja, das wäre auch unprofessionell, wenn sie dich ansprechen würden. Das heißt, deine Sexualität lebst du auf diesem Wege aus und die Liebe ist bisher so auf der Strecke geblieben. Ja, leider, muss man so sagen. Ja. Mensch, also das muss doch irgendwo eine Koryphäe geben, nochmal gesagt, die da irgendwas macht. Ja, ich hoffe, dass ich da eine finden werde und dass die Absendung dann so hoch wie möglich ist. Also ich frage das jetzt mal in die Kamera und ins Mikrofon rein, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, in die Niederlande, überall, wo man uns sieht und hört. Wisst ihr irgendeinen Spezialchirurgen, der sich mit solchen Dingen auskennt? Der Spezialist in Stimmenchirurgie, wenn es das überhaupt gibt, oder ein Hals-, Nasen- und Ohrenchirurg, ich weiß nicht, wer da der richtige Ansprechpartner ist. Wenn ihr jemanden wisst, meldet euch doch bitte bei uns. Das würden wir ausgesprochen gerne an den Michael weitergeben. Ja, genau, das würde mich sehr freuen. Ja, also... Denn es gibt ja immer wieder ambitionierte Mediziner, die sagen, das Problem kann man dann vielleicht doch irgendwie lösen. Und das wäre für dich ein Traum, ne? Wenn du nur eine Nuance tiefer sprechen könntest. Ja, natürlich. Ja. Muss ja nicht gleich eine tiefe Stimme sein, so wie früher, aber zumindest normal. War die Stimme denn früher eher so normal oder eine ganz tiefe Stimme? Naja, so normal tief, sag ich mal. So wie meine Stimme ist? Ja, so ungefähr. Also ein bisschen tiefer. Ah, noch tiefer sogar. Mhm. Ja. Da ist der Kontrast natürlich erheblich danach gewesen. Ja, bei dir. Wie war denn das, als du da aus der Narkose aufgewacht bist und zum ersten Mal gesprochen hast? Da musst du doch umgekippt sein vor Schock. Ja, genau. Also, und das war Unfassbarkeit. Ich glaube, Unfassbarkeit ist der richtige Begriff dafür. Ich habe da gedacht, das kann nicht sein. Haben die dich versucht, irgendwie zu vertrösten nach dem Motto, das gibt sich schon wieder? Am Anfang schon, ja. Aber dem war schon klar, dass der während der Operation, wusste der schon, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja, das muss ihm klar gewesen sein. Ja. Und danach habe ich auch einen befreundeten Arzt gefragt, der sich auch damit auskennt. Mhm. Und der hat gemeint, dass es in solchen Fällen sehr unwahrscheinlich ist. Dass das normal ist, so dass es wiederkommt. Ja, dass die Stimme wieder normal wird. Dass sie wieder normal kommt, genau, ja. Genau. So, Michael, wir haben deinen Fall gehört. Ich finde den schon sehr bewegend, muss ich sagen. Und wie gesagt, meine Frage, mein Aufruf an meine Zuschauer, meine Zuhörer, wenn ihr eine medizinische Kapazität kennt oder irgendwo davon gehört habt in einer Klinik, die solche Operationen durchführen, meldet euch doch bitte bei uns und wir geben es dann weiter an Michael weiter. Und dann musst du ja eh entscheiden, ob du da hingehst und dann werden ja Gespräche geführt und das sind ja dann tausend Wege noch, die dann vor dir liegen. Aber eine Info wäre einfach gut, glaube ich. Ja. Das würde sehr helfen. Also nochmal Respekt für deinen Mut, hier anzurufen. Gerade in einer Sendung, wo man nur hören kann, eine Stimme hören kann, ist das schon sehr mutig. Also Kompliment, muss ich dir sagen. Danke, Domian. Michael, alles Gute. Und wenn wir was Gutes haben, melden wir uns natürlich bei dir. Okay, danke, Domian. Und ich wollte dir noch sagen, deine Sendung ist super und mach weiter. Hoffentlich noch sehr lang. Danke schön. Vielen Dank. Michael, alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Markus, 32, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Markus. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin 2006 in die JVA Straubing eingewandert, und zwar für eine Sache, wo ich nichts begangen habe. 2006? Ja, und bin jetzt im März, am 27. März zum Zweidrittelzeitpunkt entlassen worden. Für eine Sache? Wo ich nicht begangen habe, ja. Entschuldige, ich muss mir mal die Nase schneuzen, es geht leider nicht anders. für eine eine Sache, die du nicht begangen hast. Mhm. Und es gibt keine Chance und keine Möglichkeit, vor der Gerichtsverhandlung oder während der Gerichtsverhandlung, ja, irgendwie das gerade zu stellen oder richtig zu stellen, dass man das nicht gemacht hat. Für was wirst du denn angeklagt? Es ging darum, um schweren Raub mit Körperverletzung. Und zwar ist ich mit einem Mittäter, einem sogenannten Bekannten damals zu mir. Wir sind damals mit einem Taxi gefahren, ja, von München nach Landshut praktisch in Bayern. Mhm. Und wir hatten kein Geld und wir sind blödsinnigerweise immer davon gelaufen, also praktisch Zechprellerei gemacht. Und da, wo wir ausgestiegen sind, war auch eine Kamera. Und dadurch, dass mein damaliger Bekannter ja auch ein bisschen polizeilich schon bekannt gewesen ist, sind wir halt auch rausgefunden worden. Ja. Das Problem an der Geschichte ist einfach nur das, dass dieser Taxifahrer vor Gericht und bei der Polizei ausgesagt hat, wir hätten den ausgeraubt und geschlagen und so weiter und so fort. Und das stimmt gar nicht. Und das stimmt überhaupt nicht, nein. Er hat zum Beispiel ausgesagt, hier bei der Polizei, bei der Vernehmung, wo er vernommen worden ist, ihm wurden 80 Euro geklaut. Und dieses Geld hat er in der Mittelkonsole von seinem Mercedes liegen gehabt. Also ich kenne keinen Taxifahrer, wo sein Geld offen liegen hat in der Mittelkonsole. Warum glaubst du, dass dieser Taxifahrer so schwerwiegende Beschuldigung euch... Ich weiß jetzt nicht, was er damit bezwecken wollte. Also er hat noch nicht mal, der Taxifahrer, es gibt ja auch zivilrechtliche Klage, kann noch einreichen, dass er zum Beispiel Schmerzensgeld bekommt oder irgendwas. Ja. Das hat er auch nicht gemacht, also dieser Taxifahrer. Ne? Also es geht also um diese 80 Euro. Ja, 80 Euro, aber die existieren ja gar nicht, weil sein Taxifahrgeld, was er vom Chef mitbekommen hat, das war vorhanden, das war bei der Polizei alles, wurde alles aufgenommen, sein privates Geld war da. Und es gibt so viele dubiose Geschichten, was er bei der Polizei ausgesagt hat, was nicht gestimmt hat und was bei der Gerichtsverhandlung, was er wiederum wieder anders ausgesagt hat. Hat er euch da auch beschuldigt, dass ihr massive Gewalt angewendet? Ja, genau. Und deswegen ging es ja darum mit der schweren Körperverletzung. Und genau. Zwar, er wurde dann, das war nachts um 2-3 Uhr, wo wir da ausgestiegen sind. Und er wurde dann sowas um 3-4 Uhr wurde er ins Krankenhaus eingeliefert mit einem Krankenwagen. Mhm. Er wurde aber 2 Stunden später wurde er entlassen. Und bei der zweiten Gerichtsverhandlung, wo auch die Ärztin da gewesen ist, wo den aufgenommen hat und wo den entlassen hat, hat vor Gericht klipp und klar ausgesagt gehabt, dieser Taxifahrer, der hat keine blauen Flecke, also Hämatome gehabt, er hat keine Schürfwunden gehabt, es war nichts ersichtlich, dass dieser Mensch irgendeine körperliche Auseinandersetzung hatte. Aber das müsste doch wieder dann für euch sehr gesprochen haben in der Gerichtsverhandlung. Ja, also zum Beispiel auch bei der Gerichtsverhandlung bei der Urteilsverkündung hat der Richter, es waren ja 2 Richter bei dem Zeitpunkt und 2 Schöffen dabei gesessen, war auch vom Landgericht, weil es ging ja praktisch um lange Haftstrafe, hat der Richter zum Beispiel gesagt gehabt, ja, recht glaubwürdig ist der Geschädigte auch nicht, aber aufgrund der vielen Vorstrafen meines Mittäters wäre die Sache nicht abwegig gewesen. Okay, meinen Bekannten konnte ich mir damals nicht aussuchen, weil man lässt sich das polizeiliche Führungszeugnis, lässt man sich ja nicht zeigen von Leuten, wo man gerade informiert. Okay, aber du warst doch nicht vorbestraft. Ich hatte eine Vorstrafe, wenn man das so nennen kann, ja, fahren ohne Führerschein mit 18 Jahren, also das... Naja. Ich will es nicht verharmlosen, aber das spricht ja nicht, es kommt ja nicht aus der Ecke, in der man dich da dann später angesiedelt hat. Das ist klar. Aber dennoch ist die Härte auch auf dich dann so, hast du die Härte zu spüren bekommen? Die ist komplett eingebrochen auf mich. Du hast gerade am Anfang gesagt 2006. 2006, 5 Tage vor Weihnachten musste ich einrücken. Ich war auf Meldeauflage draußen. Ja. Also ich musste jeden Mittwoch, jeden Samstag musste ich zur Polizei hin und musste meinen Ausweis vorzeigen. Ja. Mein damaliger Bekannter war in der Zeit schon in U-Haft gesessen. Jetzt konnten wir uns praktisch im Prinzip ja auch noch nicht mal absprechen, was wir vor Gericht sagen. Ja. Also wir haben aber alle beide genau dieselbe Geschichte erzählt, die wo ich sie praktisch jetzt auch erzähle. Ihr brauchtet euch ja nicht absprechen, wenn ihr also die Wahrheit gesagt habt, dann ist ja klar. Und dass wir eine Strafe verdient haben, das ist richtig. Wir sind abgehauen vom Taxi, haben den Taxifahrer mit seinem Geld da hocken lassen. Und wenn ich mich recht erinnere, waren es glaube ich 106 Euro, weil die Taxifahrt hat die betragen. Und so. War falsch, war ein riesengroßer Fehler, dafür haben wir eine Strafe verdient. Jetzt habe ich gerade durch die Nasenputzerei das nicht richtig mitbekommen. Du bist jetzt draußen. Ich bin jetzt draußen, auf 2/3 bin ich jetzt draußen. Das heißt, ich habe noch 18 Monate offen. Aber nach wie vor steht im Raum, dass du das gemacht hast und man hat das nicht zurückgenommen. Ja, es gab keine neue Gerichtsverhandlung. Nein, ich habe dann noch versucht, nach der Gerichtsverhandlung hat man 10 Tage Zeit, Revision einzuleiten. Verstehe. Und die wurde dann abgelehnt, wurde praktisch abgeschmettert. Ja. Und wie gesagt, selbst wenn man in Haft ist, man hat auch in Haft keine Chance, weil in Haft läuft das dann so, wenn man eingesperrt ist, für die Justizvollzugsanstalt ist das rechtskräftig. Man ist eingesperrt. Mhm. Ja, ja, klar. Wenn ich da praktisch reinsetze und sage immer, ich war das nicht, dann bin ich tatuneinsichtig. Ach so. Dann bekommt man das 2/3 Zeitpunkt nicht, dass man früher entlassen wird und so weiter und so fort. Also eine absurde Situation, in der man da hängt. Ja, und vor allem das erste Jahr kann ich dir sagen, man geht da drin kaputt. Also man ist nervlich kaputt. Das wollte ich gerade sagen. Man hat das ja schon oft so gehört, dass Leute auch wegen Mord oder so unschuldig im Gefängnis gesessen haben. Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn man genau weiß, ich bin hundertprozentig unschuldig, abgesehen von der Zechprellerei, aber zu der hast du dich ja bekannt. Ich bin unschuldig, was diese Sache anbelangt. Was ist das für ein Gefühl? Man geht kaputt das erste Jahr, ohne Schmal. Also man geht kaputt da drin. Man schläft nachts, wie man macht, schweißgebadet auf und man findet sich an diesem Ort wieder und man ist eigentlich seelisch und nervlich und moralisch ist kaputt und vor allen Dingen, man kann ja auch drüber nicht reden in der Haftzeit. Weil es gibt dann so nette Mitgefangenen, die laufen dann gleich zum Beamten hin und erzählen das alles gleich wieder. Und Das heißt, und innerhalb des Knasts hattest du keinen Freund, mit dem du mal so richtig dein Herz... Zum Schluss, entschuldige, dass ich unterbreche, zum Schluss hatte man auf jeden Fall schon Leute, mit denen man Vertrauen gefasst hat, zum Schluss. Wie ist es denn, kriegt man nicht auch einen Zorn so generell auf die Gerechtigkeit und unsere Gerichte? Ich habe kein Vertrauen mehr in die deutsche Justiz, kein Vertrauen, überhaupt nicht mehr. Weil selbst bei der Gerichtsverhandlung, das Publikum, wo drin gesessen ist, auch die Zeitung, wo da vorhanden, also wo dabei gewohnt hat, die hat erst reingeschrieben, die Zeitung rein, ja, schwerer Raub oder doch Räuberpistole. Ja. Und ich denke mal, es ist schon sehr komisch, wenn eine größere Zeitung, und zwar ist es in Landshut damals gewesen, in Bayern, und wenn selbst die Zeitung noch nicht einmal ein Urteil reinschreibt, weil sie nicht sicher ist, und selbst die Leute im Publikum, wo dabei gesessen sind, die haben aufgesprungen, haben gesagt, ihr könnt doch die beiden Jungs nicht verurteilen, die Sache stimmt doch von vorne bis hinten nicht. Was mich auch so stutzig macht, nochmal gesagt, ist, dass die Ärztin am Krankenhaus gesagt hat, der Mann hat überhaupt nichts. Nee, der hat keine Verletzung, nichts gehabt, vor allem ist er am selben Abend, ist er ja noch Taxi gefahren am selben Abend. Und er hat ja, wie gesagt, bei der Polizei was anderes ausgesagt, was er vor der Gerichtsverhandlung wieder gesagt hat. Aber er ist in ein Krankenhaus schon gefahren, das war schon so. Ja, er wurde praktisch mit dem Krankenwagen eingeliefert, praktisch, oder das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und du meinst, er hat dann da simuliert im Krankenhaus? Er hat sehr simuliert. Also er hat sehr simuliert. Was ist das für, nochmal gefragt, was ist das für eine Motivation von diesem Taxifahrer? Das verstehe ich selber nicht. Also ich kann das selber nicht nachvollziehen. Weil wenn er... Hast du auf junge Leute? Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, wir können das selber nicht nachvollziehen. Also ich weiß, er war halt ein Afghane, war er halt damals ein Jüngeres, was in meinem Alter damals gewesen, denke ich mal, so mein Alter. Achso. Aber ich möchte hier auch im Fernsehen betonen, ich habe nichts gegen Ausländer oder sonst irgendwas. Ja, ist schon klar. Aber ich weiß nicht, es könnte auch ein deutscher Taxifahrer sein. Ja, muss man nicht immer gesagt, so sagen. Ich weiß nicht, was den dazu bewegt hat, ob der eine Wut auf uns gehabt hat, weil wir den einfach die Zeche geprellt haben und von München praktisch runterfahren lassen, aber den hocken lassen haben. Vielleicht. Ich denke, das wird ihm seine Motivation gewesen sein. Vielleicht war es die Rache. Vielleicht war es wirklich die Rache. Ja, Rache und ein Reindrücken praktisch, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, es wurden ja 9 Jahre gefordert von der Staatsanwaltschaft. Und dein Freund hat genauso viel bekommen wie du? Der hat 2 Monate länger bekommen, aufgrund dessen, weil er schon vorbestraft war. So, hier sind einige Jahre vergangen. Wie ist denn deine seelische Situation, deine psychische Lage im Moment? Ja, also man kommt sehr schwer ins Leben wieder rein. Also es ist sehr, sehr schwer ins Leben reinzukommen. Also ich tue mir momentan sehr schwer damit. Ja. Okay, ich bin jetzt auch in ein anderes Bundesland gezogen, wo ich vorher auch schon mal gewohnt habe, wo ich Gott sei Dank noch ein paar gute Bekannte habe. Ja. Die einen glauben meiner Geschichte und die können das auch nicht nachvollziehen, weil kennen mich ja auch schon lange. Und genau, das wollte ich gerade fragen. Das wollte ich gerade fragen. Wie hat so dein enges Umfeld reagiert? Glauben die dir oder haben die dir geglaubt? Also mein näheres Umfeld, also meine Freunde hier oben, die glauben mir. Es gibt natürlich auch andere Leute, wo mir nicht glauben natürlich, die wirklich nur auf der Justizseite sind. Und es gibt auch andere Leute wiederum, ne? Wie sieht das jetzt so aus mit, du musst ja auch einen Job suchen, oder hast du schon einen? Ja, ganz schwer. Also auch da stelle ich mir vor, du sitzt bei einem Arbeitgeber und erzählst ihm diese Geschichte. Ja. Das heißt, du musst jedes Mal wieder argumentieren und dich rechtfertigen, aber ich war unschuldig. Also und dann was noch das Schlimme ist, Domian, an der ganzen Geschichte, ist, dass bevor man rauskommt, man muss da drinnen, in JVA Straubing bin ich gesessen, wie gesagt, und auch eine härtere Haftanstalt. Ja. Und man muss, bevor man halt im offenen Vollzug kommt, muss man Lockerungsgutachten durchmachen. Jetzt muss man sich dann bei den Therapeuten oder Psychologen hinsetzen. Ja. Man muss den wirklich, wie gesagt, ein vom Pferd erzählen, dass der einem glaubt, dass man wirklich tateinsichtig ist. Verstehe. Das heißt, du musst dem Psychologen sagen, ja, ich bereue meine Tat. Ja, genau. Du darfst dem nicht sagen, verdammt nochmal, ich war es nicht. Nee, das darf. Wenn du das sagst, kommst du nicht früher raus. Nein. Ist das absurd? 5 Jahre, 2 Monate komplett sitzen müssen. Ist das absurd? Absitzen. Ist das absurd? Ja. Und dann, mein Gott. Und dann kommt noch Entlassungsgutachten. Ja, ja. Wie gesagt, ich musste dann, wo das dann anfing, das fing dann Ende 2008 an mit den Lockerungsgutachten. Ja. bis ich 2010 entlassen worden bin, immer wieder diese Geschichte und immer wieder zu merken, weil man kann sich ja keine Notizen machen. Ja. Immer das wieder zu merken, was hat man erzählt, was hat man gesagt, dass man immer bei derselben Geschichte bleibt. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich war Lagerist, ja, Lagerleiter kann man dazu sagen. Ich war eine kleine, ja, Firmenbetrieb war das praktisch. Und wärst jetzt bereit, alles Mögliche zu machen, Hauptsache ein Job? Hauptsache ein Job, ja. Verstehe. Hauptsache ein Job. Das ist momentan nicht gerade einfach zur Zeit zu finden. Ne? Egal wo in Deutschland. Ja, egal wo, Deutschland ist schlecht, weil ich habe eine Tochter hier oben, die hat lange Zeit auf mich verzichten müssen. Was heißt hier oben? In Norddeutschland? Ich bin jetzt im Sauerland hochgezogen. Im Sauerland, okay. Sauerland. Sauerland, also NRW wäre okay. NRW wäre okay, ja. Ich frage es mal einfach mal ein bisschen so, ein bisschen laut. Mal hören, wer so das hört heute Abend, heute Nacht. Ja, wenn die was ergibt, wäre nicht schlecht. In der Richtung Lagerleiter, Staplerfahrer, irgendwas, Hauptsache Arbeit. Also Markus, Hauptsache Arbeit finden. Das ist eine krasse Geschichte. Und da, kann ich nur ganz kurz sagen, ja? Möchte ganz kurz, Domian, und zwar das mit dem Entlassungsgutachten, wo ich sagte, ja? Jetzt hat man ja eh schon die Schuld zu tragen, dass man eh da drin gewesen ist, ja? Und dass das eh nicht leicht ist, da drin gewesen, wenn man schon weiß, dass man es nicht gemacht hat. Ja? Aber dann noch die hohen Haftkosten, sage ich schon, die Gerichtskosten. Aber dieses Entlassungsgutachten, wo dann gemacht wird, wo der deutsche Staat den Auftrag gibt, ja? Und die Justiz den Auftrag gibt, das hat mich 7.000 Euro gekostet. Boah. Wurden mir noch aufgebrummt. Das heißt, die Schulden hast du jetzt noch bezahlen. Ja, sicher, klar. Die muss ich praktisch jetzt jeden Monat mit 25 oder 30 Euro abstottern, wo man eh schon als Haftentlassener also Markus, eh schon kein Geld das bekommt, Unrecht, ja? so du die Wahrheit hier gesagt hast, ist sehr gut rübergekommen und du hast unser aller Mitgefühl. Also, das ist nett, Dankeschön. Wirklich. Also. Und wie gesagt, vielleicht hat uns der ein oder andere nette Arbeitgeber ja, in diesem Fall mache ich mal die Ausnahme mit der Arbeit, auch zugehört und gibt dir vielleicht eine Chance. Ich finde, Leute, die im Knast waren, egal ob schuldig oder unschuldig, sollten auf jeden Fall eine Chance haben, wenn sie rauskommen. Nur dann besteht die Möglichkeit, dass sie wieder in unsere Gesellschaft richtig eingegliedert werden. Vielleicht hörst du von uns, mein Lieber. Domian, ich bedanke mich. Alles Gute, lieber Was Markus. Was ich noch sagen wollte, Domian, und zwar die Jahre da drinnen, dass ich deine Sendung gucken konnte, das hat mich ein bisschen aufrechterhalten. Ah, sehr schön, freut mich. Ja? Alles Gute, alles Markus. Tschüss. So, ne? Ciao. Tschüss. Und hier ist die Jola. Guten Morgen, Jola, 23. Hallo, Domian. Jola, was ist denn dein Thema? Ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Mein Problem ist, dass ich sehr zurückhaltend bin. Mhm. Und schüchtern. Das Gefühl habe, genau, sehr schüchtern und das Gefühl habe, ich komme nicht so richtig voran. Ja. Ja, und auf andere auch viele oft zu mir sagen, ich würde böse gucken oder traurig gucken. Und Bist du denn manchmal böse und traurig? Ich bin oft traurig, ja. Also, warum? Ja, oft unglücklich. Warum? Es liegt wahrscheinlich an der Beziehung, die ich zu meinem Vater habe. Da besteht eigentlich gar keine Beziehung. Ja? Habt ihr euch zerstritten? Ja, also ich lebe noch zu Hause bei meinen Eltern und es war eigentlich schon immer so, die Beziehung zu meinem Vater war eigentlich schon immer sehr schlecht. Woran liegt das, Jola? Das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so richtig. Er ist einfach so, denke ich mal. Aber ich gehe mal davon... Er redet mit keinem und er ist stolz und ich bin dann auch stolz. Ich rede dann auch nicht mit ihm. Hat er dich früher geschlagen? Nein, das hat er nie gemacht. Das würde er auch nicht machen. Also da ist so nichts vorgefallen. Ist nur einfach, da ist funktioniert nichts zwischen euch beiden. Genau, also er ist kann, denke ich mal, keine Gefühle zeigen. Und das Schlimme ist, dass ich glaube, er ist sich dessen nicht bewusst, dass er so ist. Und dein Verhältnis zu deiner Mutter? Das ist sehr gut. Na, immerhin. Ja. Das ist dann ja schon mal eine gute Seite. Ja, das ist sehr gut. Aber das Verhältnis zwischen meinen Eltern ist halt leider dann auch schlecht. 23 Jahre alt, du lebst zu Hause noch, sagst du. Mhm. Hast du einen Job? Ich habe jetzt eine Ausbildung hinter mir und fange im Oktober dann an zu studieren. Ah, was hast du gelernt? Bürokauffrau. Ah, und was studierst du? Sozial- und Kulturwissenschaften. Das sind doch gute Pläne. Ja, aber das war jetzt auch wieder so eine Sache, bis ich mich erstmal entschieden habe, wo ich überhaupt studiere und was. Ich habe mich dann auch im letzten Moment erst entschieden. Und ist ja auch schwer zu entscheiden, Jola. Ja. Entscheidet man ja auch nicht mal so nebenher schnell. Weißt du, das stimmt schon. Weißt du, ich will mal sagen, für eine Für eine schüchterne junge Frau. Also so klingst du nicht. Eine schüchterne junge Frau würde hier erstmal nicht anrufen. Mhm. Und die würde auch nicht so klar ihre Situation erklären können vor so vielen Menschen. Das hast du jetzt alles mit Bravour gemacht. Ja, das also, hat auch sehr viel Mut gekostet. Das und ich wollte auch einfach mal mit jemandem drüber reden. Ja. Und ich habe auch sehr viel schon drüber nachgedacht. Mensch, Jula, jetzt tut mir das total leid, dass wir nicht länger reden können, weil gleich die Sendung vorbei ist. Mhm. Aber ich finde Folgendes. Der Anfang ist gemacht, dass du hier angerufen hast und schon sehr gut gesprochen hast, finde ich. Mhm. Wir werden dich natürlich gleich zurückrufen und dann haben wir im Hintergrund richtig Zeit, dass wir noch länger mit dir sprechen können. Das wäre schön, das machen wir sehr gerne, Jula. Dann legst du bitte auf, wir melden uns gleich. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Tschüss, gerne, tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen und Moritz Güldenring. Morgen 1 Uhr Radio Live, wieder im Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht.